Jesus, du meine Sonne, du meine Wonne, du hast mich lieb. Freude in meinem Leben hast du gegeben, oh welch ein Glück. Sehnsucht, zieh mich näher zu Jesus, Sehnsucht, bring mich näher nach Haus. Sehnsucht, zieh mich näher zu Jesus, Sehnsucht, bring mich näher nach Haus. Heimat im Licht dort oben, dich einst zu loben, darf ich hingehen. Wandeln auf goldenen Gassen, das zu erfassen, ist wunderschön. Sehnsucht, zieh mich näher zu Jesus. Sehnsucht, bring mich näher nach Haus. Sehnsucht, zieh mich näher zu Jesus. Sehnsucht, bring mich näher nach Haus. Jesus, du musst mich ziehen, denn mein Bemühen ist doch so klein. Fließe auch manchmal Tränen, ist doch mein Sehnen, bei dir zu sein. Sehnsucht, zieh mich näher zu Jesus. Sehnsucht, bring mich näher nach Haus. Sehnsucht, zieh mich näher zu Jesus. Sehnsucht, bring mich näher nach Haus.